Das Schweizerische Verbreitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe gaben am 6. August eine gemeinsame Erklärung ab und unterstützten darin die Stellungnahme des Sprechers des Koreanischen Maßnahmekomitees für die Frage der Opfer der Sexualsklaverei und der zwangsweisen Entführung durch die japanische Armee und den Appell des Nationalen Gemeinsamen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni.